Professor Manfred Eigen wurde 1967 mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet. Seit 1960 richtet sich sein Forschungsinteresse auf grundlegende Fragen nach dem Ursprung des Lebens. In seinem heutigen Vortrag reflektiert er die Lage der Biologie im auslaufenden 20. Jahrhundert. Wir befinden uns ja im letzten Dezennium dieses unseres Jahrhunderts. Kein Jahrhundert zuvor hat so tief in das Leben des Menschen eingegriffen. Kaum ein Jahrhundert zuvor hat ähnlich viel Angst und Schrecken erzeugt und im Bewusstsein des Menschen verankert. Man ist heute misstrauisch. Wenn eine Entdeckung oder Erfindung bekannt wird, so lautet die erste Frage nicht etwa wie in früherer Zeit, welchen Nutzen kann sie dem Menschen bringen? Sie lautet, welche Schäden wird sie heraufbeschwören? Wie wird sie unser Wohlbefinden beeinträchtigen, unsere Gesundheit, die uns, und zwar erst aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnis, heute ein durchschnittliches Lebensalter von ca. 75 Jahren, das ist nahe der natürlichen biologischen Altersgrenze, beschert. Wir sollten nicht vergessen, noch zu Beginn dieses Jahrhunderts waren es lediglich 50 Jahre und zu Anfang des vorigen Jahrhunderts nur etwa 40 Jahre. Auch in den Entwicklungsländern steigt die Kurve der Lebenserwartung. Sie hinkt unsere, die inzwischen ein Sättigungsverhalten anstrebt, in etwa 50 Jahre nach. Dennoch schauen wir, wie wohl nie zuvor, mit Sorge in die Zukunft, auch wenn sich im politischen Bereich im letzten Jahrzehnt eine der gravierendsten Fehlentwicklungen der Menschheit mühsam zu korrigieren scheint. Wie weit das überhaupt möglich ist, wird sich wohl erst im nächsten Jahrhundert herausstellen. Dieses Jahrzehnt ist aber eben nicht nur das letzte seines Jahrhunderts. Es führt uns zugleich in ein neues Jahrtausend. Umso mehr Grund und Anlass, über woher und wohin nachzudenken. Ja, hier drängt sich uns die Frage in verschärfter Form auf. Wird die Menschheit überhaupt das Ende des kommenden Jahrtausends erleben? 1000 Jahre sind nicht viel mehr als 30 Menschengenerationen, von denen wir ja 2 bis 3 heute schon selber miterleben. 30 Generationen lassen sich bequem auf einer DIN A4-Seite auflisten und dennoch sind 1000 Jahre eine unser Extrapolationsvermögen weitaus überfordernde Zeitspanne. Was etwa hätte Karl der Große über unser Zeitalter, unsere Technologie, etwa die Fähigkeit, zum Mond zu fliegen, vorausgesagt? Zur Extrapolation in die Zukunft braucht man zwar die Erfahrung der Vergangenheit, jedoch das wirklich Neue bleibt dabei unberücksichtigt, definitionsgemäß unberücksichtigt, sonst wäre es eben nicht wirklich neu. Das ist in der Grundlagenforschung nicht anders. Neue Erkenntnis ist wie die Entdeckung eines neuen Kontinents. Das, was unsere heutige Lebensweise bestimmt, geht im Wesentlichen auf Entdeckungen und Erkenntnisse jüngster Vergangenheit zurück. Was wir wirklich über die Zukunft aussagen können, ist nahezu eine Binsenweisheit, nämlich die Veränderungen in der Struktur und im Lebensstil der Menschheit werden im kommenden Jahrtausend noch ungleich drastischer ausfallen als jene, die unseren heutigen Lebensstil bestimmen. Die Weltbevölkerung wächst zurzeit nach einem hyperbolischen Gesetz. Was ist der Unterschied zwischen einem Exponentialgesetz, von dem ja meistens in der Presse bei Veröffentlichungen zu diesem Thema die Rede ist? Was ist der Unterschied zum hyperbolischen Gesetz? Beim Exponentialgesetz verdoppelt sich eine Menge in jeweils gleichen Zeitabschnitten. Das heißt also, in einem gleichen Zeitabschnitt wird sie doppelt so groß, dann ist sie vierfach, achtfach, 16-fach, das ist eine exponentielle Zahlenfolge. Beim hyperbolischen Gesetz verkürzen sich darüber hinaus gleichzeitig die Zeitabschnitte stetig. Das liegt im Falle des Bevölkerungswachstums vor allem daran, dass abgesehen von dem in der geometrischen Progression fortschreitenden Vermehrungsprozess gleichzeitig aufgrund einer Verbesserung etwa der hygienischen Bedingungen sowie der medizinischen Versorgung vor allem die Säuglings- und Kindersterblichkeit und hier wiederum vor allem in den Entwicklungsländern absinkt, sodass ein größerer Prozentsatz der Menschen das geschlechtsreife Alter erreicht. Das Zeitintervall für die Verdopplung der Erdbevölkerung betrug zuletzt knapp 27 Jahre. Wir sind zurzeit über 5,5 Milliarden Menschen auf der Erde. Und wenn es nach diesem nunmehr schon über 100 Jahre mathematisch exakt gültigen hyperbolischen Zeitgesetz weiterginge, wären wir im Jahre 2020 12 Milliarden und im Jahre 2040 würde die hyperbolische Wachstumsfunktion im Unendlichen verschwinden. Das ist ein weiterer Unterschied zur Exponentialfunktion. Die Exponentialfunktion, wie stark sie auch ansteigt, wird erst nach unendlicher Zeit unendlich. Die hyperbolische Funktion bereits nach endlicher Zeit. Nun, ich sehe bereits, dass man mich in Zeitungen zitiert, als Wissenschaftler prophezeit Wachstumskatastrophe für das Jahr 2040. So geschehen schon in der Jerusalem-Post. Doch gemacht. Die einzige Voraussage, die ich mit Sicherheit machen kann, ist die, dass dies auf keinen Fall eintreten wird, nicht eintreten kann, weil in unserer Welt nichts unendlich werden kann. So wissen wir nicht, wo es im kommenden Jahrhundert hingehen wird. Allein das wirklich Ungemütliche an unserer Situation ist nicht dieses Nescimus, das wir vielleicht achselzuckend hinnehmen. Es ist vielmehr die Tatsache, dass wir nicht einmal im Prinzip irgendetwas Bestimmtes aus dem gegenwärtigen Wachstumsverhalten ableiten können. In der Nähe einer Singularität können sogar kleinste Schwankungen infolge der inhärenten Verstärkungsmechanismen größte Auswirkungen haben. Katastrophen, lokale bis hin zu globalen, werden das Unendlichwerden der Weltbevölkerung verhindern. Solche Katastrophen stellen für uns nicht einmal heute mehr etwas Neues dar. Und wir wissen auch, dass wir ihnen technisch hilflos gegenüberstehen. Und was viel schlimmer ist, dass wir sie achselzuckend einfach zur Kenntnis nehmen. Das Raumschiff Erde beherbergt zu viele Menschen. Es ist etwas faul an unserer Ethik, die sich immer noch an der Zeit orientiert, in der das Überleben der Menschheit oder einzelner Bevölkerungsgruppen durch hohe Nachkommenschaft gesichert werden musste. Man wird hier vielleicht einwenden, dass die Bevölkerungszahlen der Industrienationen, insbesondere hier in Europa, sich längst eingependelt haben und heute in manchen Ländern sogar rückläufig sind. Nun, das ist nur eine Konsequenz unseres Wohlstands. Immerhin ist unsere Bevölkerungsdichte so hoch, dass sie auf die gesamte Landfläche der Erde extrapoliert eine Weltbevölkerung von 30 bis 40 Milliarden Menschen ergeben würde. Nach einer Studie von Roger Revelle wäre das etwa die Zahl von Menschen, die sich bei einer Mobilmachung aller erdenklichen Reserven unseres Planeten und bei einer Steigerung der Ernteerträge weltweit auf den derzeit höchsten Stand, entsprechend beispielsweise der Maisernte im US-Bundesstaat Iowa, gerade noch ernähren könnte. Von generellem Wohlstand könnte dann keine Rede mehr sein. Der von Revelle errechnete Globalwert würde zwar bedeuten, dass vielleicht an einigen wenigen Stellen weiterhin Überfluss herrscht, dass aber die meisten Regionen katastrophal unterversorgt wären. Dabei habe ich noch gar nicht von den Umweltproblemen gesprochen, die sich schon jetzt weltweit unserer Kontrolle entziehen, nicht von den Engpässen in der Rohstoffgewinnung und Nutzenergieerzeugung, nicht von hygienischen und medizinischen Notständen. Alles Folgen der Überbevölkerung. Nun, soweit meine Einleitung. Ich wollte damit nur das Szenario zeichnen, vor dessen Hintergrund sich die Entwicklung der Menschheit abspielen wird. Und das über eine Erörterung der Zukunft der Wissenschaften und den daran geknüpften Erwartungen, Befürchtungen und Hoffnungen nicht aus den Augen verlieren sollten. Doch nun zum eigentlichen Thema, das ich mit einer Bestandsaufnahme aus meinem eigenen Forschungsbereich der molekularen Biologie eröffnen möchte. Man hat mit gutem Recht die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts als eine Ära der Molekularbiologie bezeichnet, ähnlich wie die erste Hälfte des Jahrhunderts als Zeitalter der Atomphysik gilt. Tatsächlich waren es auch Physiker, von denen die wichtigsten Anregungen für eine Auseinandersetzung mit dem Begriff Leben ausgingen. Auch wenn diese Anregungen zunächst in die völlig falsche Richtung zielten. Pascal Jordans Die Physik und das Geheimnis des organischen Lebens aus dem Jahr 1945, vor allem aber Erwin Schrödingers, Begründers der Quantenmechanik, 1944 in England erschienenes Buch What is Life, sind Musterbeispiele. Schrödingers Schrift war epochemachend, nicht weil es einen brauchbaren Ansatz zum Verständnis des Phänomens Leben enthalten hätte, sondern weil es neue Denkanstöße vermittelte. Vieles, worüber Schrödinger in seinem Buch orakelte, war den Biochemikern längst bekannt. Aber niemand vor Schrödinger hatte derart kühn und unbekümmert nach dem Grundsätzlichen gefragt. So waren es denn auch zu Beginn nicht die der Komplexität des Belebten hilflos gegenüberstehenden Theoretiker, die den Umschwung in der Biologie auslösten und in die neue Wissenschaft und die neue Wissenschaft, die Molekularbiologie, etablierten. Vielmehr waren es Physiker, die in ganz neuer Weise zu experimentieren begannen, indem sie dem bereits vorhandenen Grundwissen über die chemische Natur der Lebensvorgänge voraussetzten. Da war Max Delbrück, theoretischer Physiker aus der Göttinger Schule und begeistert von Niels Bohrs Komplementaritätsidee, der beschloss nachzusehen, wie Vererbung im molekularen Detail aussieht und der dabei die Phagengenetik begründete. Oder Linus Pauling, der erst im letzten Jahr verstorben ist, Physiker aus der Sommerfeld-Schule in München, der die Natur der Proteine, der molekularen Exekutive der lebenden Zelle weiter hinterfragte und dabei wesentliche Strukturelemente, sozusagen die Nahtstelle zwischen Chemie und Biologie, entdeckte. Da war vor allem Francis Crick, technischer Physiker und im Krieg mit Radarproblemen befasst, der gemeinsam mit James Watson 1953 die Doppelhelixstruktur der Nukleinsäure, der DNA, aus Röntgenbeugungsreflexen rekonstruiert. Und daraus, was der Entdeckung erst das entscheidende Gewicht verlieh, ableitete, wie genetische Information gespeichert und von Generation zu Generation übertragen werden kann. Ebenfalls in Cambridge arbeitete zur Zeit Max Perutz im Cavendish Laboratory unter Sir William Lawrence Bragg, dessen Methode der Röntgenstrahlinterferenzen er auf so komplexe Moleküle wie den roten Blutfarbstoff Hämoglobin anwendete. Und dabei gemeinsam mit John Kendrew zum ersten Mal den Feinbau einer biomolekularen Maschine im Detail aufklärte. Das war die Geburtsstunde der Molekularbiologie, etwa in der Mitte dieses Jahrhunderts. Heute kennen wir weitgehend den molekularen Aufbau der lebenden Zelle, wie auch die Mechanismen der molekularen Prozesse, die den Zellfunktionen zugrunde liegen. Wir wissen über Störungen und Entgleisungen solcher Funktionen, wie sie sich in den verschiedensten Krankheitsbildern äußern, desgleichen wie Parasiten, Bakterien, Pilze und Viren den Lebenszyklus eines Organismus stören. Ja, wir können heute selber regelnd in diesen Lebensprozess der Zelle eingreifen, bis hin zur dauernden Veränderung ihres genetischen Programms. In wachsendem Maße macht die zunächst mehr chemisch orientierte Pharmaindustrie Gebrauch von unserem molekularbiologischen Detailwissen und seinen technologischen Möglichkeiten. Vor allem aber ist es die Grundlagenforschung, aus der die sogenannte Recombinant-DNA-Technik nicht mehr fortzudenken ist. Was wüssten wir ohne diese etwa über den molekularen Aufbau des Immunsystems? Was wüssten wir über Onkogene oder über den Mechanismus der Infektion von AIDS? Ich will Sie nun aber nicht mit einer lexikalischen Aufzählung aller Highlights der Molekularbiologie aus diesem Jahrhundert strapazieren oder gar all die Namen von Avery, Luria und Delbrück bis hin zu Neher und Sackmann auflisten, die diese Glanzleistungen der Wissenschaft repräsentieren. Auch will ich in meiner Bilanz nicht näher auf die Biologie der ersten Jahrhunderthälfte eingehen. Sie erschöpfte sich keineswegs in einer Vollendung der großen Konzepte des 19. Jahrhunderts, etwa der Ideen von Charles Darwin und Gregor Mendel, der Einsichten von Louis Pasteur, Robert Koch, Emil von Behring und Paul Ehrlich. Die erste Jahrhunderthälfte etablierte vor allem die chemische Grundlage, etwa im Werk von Otto Warburg, Otto Meyerhoff, seinen Schülern, vor allem Hans Krebs und Fritz Lippmann, sowie vielen anderen, auf der sich die Molekularbiologie der zweiten Jahrhunderthälfte dann entwickeln konnte. Ich möchte mich vielmehr hier den Fundamentalfragen der Biologie zuwenden, deren Beantwortung erst aufgrund des im 20. Jahrhundert gesammelten molekularbiologischen Detailwissens in den Bereich des Möglichen gerückt ist. Dabei werden wir die Schwelle des 21. Jahrhunderts überschreiten und auch einen Blick in die Zukunft werfen. Denn viele Fragen, die wir heute formulieren können, werden erst im kommenden Jahrhundert eine befriedigende Antwort finden. Was ist Leben? Dies ist nicht nur eine schwierige, sondern vielleicht nicht einmal eine gute Frage. Zu sehr unterscheiden sich die Träger der Eigenschaft Leben in ihren Merkmalen und Leistungen, als dass eine allgemeine Definition uns auch nur den Hauch einer Vorstellung von der Vielfalt geben könnte, die sich in diesem Begriff vereint. Gerade die Vielfalt, Fülle und Komplexität ist eines der wesentlichen Kennzeichen des Lebens. Möglicherweise dauert es nicht mehr lange, bis wir alles über das Kolibakterium oder gar über die Fruchtfliege Drosophila wissen. Doch was wissen wir dann schon über den Menschen? So ist es zunächst sicher sinnvoller zu fragen, Worin unterscheidet sich ein belebtes System von einem unbelebten? Wann und wie hat sich dieser Übergang in der Entwicklungsgeschichte unseres Planeten oder des Universums vollzogen? Als Chemiker werde ich oft gefragt, wie unterscheidet sich ein noch so komplexes Schema gekoppelter chemischer Reaktion von einem belebten System, in dem wir schließlich auch nichts anderes als eine Fülle von chemischen Reaktionen vorfinden? Die Antwort lautet Information. Alle Reaktionen im belebten System erfolgen in kontrollierter Weise nach einem Programm, das von einer Informationszentrale instruiert und gesteuert wird. Ziel dieses Reaktionsprogramms ist die Selbstreproduktion aller Bestandteile des Systems, einschließlich der Duplizierung des Programms selber, beziehungsweise seines materiellen Trägers. Jede Reproduktion ist mit einer mehr oder weniger geringfügigen Modifizierung des Programms verknüpft. Das konkurrierende Wachstum aller modifizierten Systeme ermöglicht erst die selektive Bewertung ihrer Effizienz. To be or not to be, that is the question. Wir finden in diesem Verhalten drei essentielle Eigenschaften realisiert, die jedem uns bekannten, belebten System zugrunde liegen. Die erste ist die Selbstreproduktion. Ohne sie ginge die Information nach jeder Generation wieder verloren. Die zweite ist die Mutagenese. Ohne sie wäre die Information nicht abwandelbar und somit gar nicht erst entstanden, und auch etwa eine Adaption an neue Umweltbedingungen nicht möglich. Die dritte, oft stillschweigend vorausgesetzt, ist der Metabolismus, der Umschlag von Energie, die in einer Form ist, Arbeit zu leisten. Ohne den Metabolismus würde nämlich das System in einen Gleichgewichtszustand abfallen, in dem keine Veränderung mehr möglich ist. Wie übrigens Erwin Schrödinger in seinem Buch 1944 bereits richtig diagnostizierte. Ein System, das diese drei Eigenschaften aufweist, ist zur Selektion fähig und prädestiniert. Das bedeutet, Selektion im Sinne Darwins ist keine zusätzliche, von außen her zu aktivierende Komponente. Zu fragen, wer selektiert, ist sinnlos. Selektion ist eine inhärente, also dem System innewohnende Form der Selbstorganisation und als solche eine direkte, wie wir heute wissen, physikalische Konsequenz von mutagener Selbstreproduktion fernab vom Gleichgewicht. Äquilibrierung, also thermodynamische Gleichgewichtseinstellung, würde lediglich die stabilste Struktur auslesen. Selektion, eine zur Gleichgewichtseinstellung alternative und mit dieser nicht kompatible Kategorie, wählt eine hinreichend stabile Struktur aus, die an bestimmte Funktionen, vor allem die Selbsterhaltung und Wachstum, adaptiert ist, optimal adaptiert ist. Evolution auf der Grundlage natürlicher Selektion bedeutet Erzeugung von Information. Um Informationen strukturell zu fixieren, bedarf es der Existenz definierter Klassen von Symbolen, etwa in unserer Sprache der Buchstaben unseres Alphabetes oder der binären Symbole einer Computersprache. Wir benötigen außerdem Verknüpfungsrelationen der Symbole, die daraus Wörter machen, syntaktische Regeln für die Verbindung der Wörter zu setzen. Allerdings erfordert Information gleichermaßen die Vorrichtung zum Lesen der Symbolsequenzen, die uns zwar natürlicherweise gegeben ist, aber in einer Maschine realisiert werden muss. Und schließlich ist allein das Information, wie schon Karl Friedrich von Weizsäcker bemerkte, was sich verstehen, und ich füge hinzu, und bewerten lässt. Die Handhabung von Information in unserer Sprache ist die an die Existenz unseres zentralen Nervensystems geknüpft. Wie aber sieht das bei Molekülen aus? Informationsspeicherung in Molekülen setzt ebenfalls voraus, dass die so gespeicherte Information lesbar und, was noch wichtiger ist, bewertbar ist. Erst mit den Nukleinsäuren lernten die Moleküle lesen. Grundlage ist die komplementäre Wechselwirkung, die inhärent spezifische Paarwechselwirkung zwischen G2 der Bestandteile der Nukleinsäure, der sogenannten Basen, die wir als Komplementarität bezeichnen. Die Grundlage dieser molekularen Informationsarbeit ist die von Watson und Crick gefundene Basenpaarung. Zunächst eine rein chemische Wechselwirkung, vermittels derer die Chemie jedoch transzendiert wird. Denn die chemischen Bausteine fungieren nunmehr in erster Linie als Informationssymbole. Die durch Reproduktion und Selektion möglich gewordene, zunächst molekulare, dann zelluläre und schließlich organismische Evolution selektiert nicht mehr nach rein chemischen Kriterien, sondern nach den Kriterien funktionskodierender Information. Der Mensch unterscheidet sich vom Kolibakterium nicht durch eine effizientere oder raffiniertere Chemie, sondern durch mehr Information. Und zwar etwa 1000-mal so viel Information, als im Kolibakterium vorhanden ist. Diese Information kodiert für raffiniertere Funktionen, ermöglicht komplexeres Verhalten. Die Bildung eines informationsverarbeitenden subzellulären Systems erfolgte, wie wir heute aus vergleichenden Untersuchungen an den Adaptoren des genetischen Codes rekonstruieren können, vor etwa 3,8 plus minus 0,5 Milliarden Jahren. Das fanden wir zusammen mit meiner Mitarbeiterin Rothild Winkler-Osvertitsch vor etwa 10 Jahren heraus. Das Leben ist danach vermutlich auf der Erde und nicht irgendwo im Universum entstanden. Es ist nicht älter, aber auch nicht viel jünger als unser Planet. Das heißt, Leben entstand, sobald die Bedingungen dafür günstig waren. Spätestens vor 3,5 Milliarden Jahren gab es bereits Einzeller, fertige Einzeller. Unser Planet ist 4,7 Milliarden Jahre alt. Gleichwohl war der Weg zu den wahren Kunstwerken der Evolution, den vielzelligen Lebewesen, den Pflanzen, den Insekten, den Fischen, den Vögeln und Säugetieren, ein Weg, der noch weitere 3 Milliarden Jahre in Anspruch nahm. Und er war lang und mühsam. Er hat sehr viel länger gedauert als die Entstehung des Lebens. Thomas Mann schreibt noch im Zauberberg, dass dies wohl der entscheidende, wesentliche Schritt war, gegen den die weitere Entwicklung fast vernachlässigbar. Nein, der erste Schritt der Lebensentstehung hat sich in viel weniger als 1 Milliarde Jahre vollzogen. Aber bis zum Menschen hat es noch mal 3 bis 4 Milliarden Jahre gedauert. Wir Menschen sind sozusagen erst im letzten Augenblick, nämlich vor rund 1 Million Jahren, auf die Bühne dieses grandiosen Schauspiels getreten. Die Molekularbiologie, indem sie die Gene der Lebewesen auf ihre Gemeinsamkeiten untersuchen kann, hat damit Darwins Grundidee klar bestätigt. Information, und zwar im Falle der Entstehung des Lebens genetische Information, bildet sich durch sukzessive Selektion heraus. Darwin hatte sein Prinzip für die Evolution autonomer Lebewesen aufgestellt. Der Schritt einer Extrapolation zu präzellulären Stadien, also eine Beantwortung der Frage, wie entstand das erste Lebewesen, wo kam die erste autonome Zelle her, schien ihm viel zu gewagt. Einmal nur äußerte er ein spekulatives If und fügte gleich hinzu, oh, what a big if. Die aufregende Erkenntnis unserer Tage ist, dass Selektion in der Tat schon auf molekularer Ebene, nämlich bei reproduktionsfähigen Molekülen, von denen wir nur bisher die Nukleinsäure als eine solche Klasse kennen, zu wirken beginnt. Und als solche aus physikalisch-chemischen Eigenschaften von Molekülen hervorgegangen ist. Damit schließt sich eine Lücke, die zwischen Physik und Chemie auf der einen und der Biologie auf der anderen Seite für lange Zeit klaffte. Das bedeutet nicht, dass Biologie sich einfach auf Physik und Chemie im herkömmlichen Sinne reduzieren ließe. Es besagt lediglich, dass eine Kontinuität zwischen Physik, Chemie und Biologie existiert. Die Physik der belebten Systeme hat eigene charakteristische Gesetzmäßigkeiten. Sie ist eine Physik der Informationserzeugung. Nun im Detail führt die neue Theorie der Selbstorganisation weit über Darwin hinaus und beantwortet Fragen, die bei ihm offen bleiben mussten oder gar Widersprüche provoziert hatten. Darwins Ideengut ist ein Vermächtnis des 19. Jahrhunderts. Ludwig Boltzmann, der Begründer der statistischen Physik, sagte einmal, Jahre 1886, wenn Sie nach meiner innersten Überzeugung fragen, ob man es einmal das eiserne Jahrhundert oder das Jahrhundert des Dampfes oder der Elektrizität nennen wird, so antworte ich ohne Bedenken, das Jahrhundert der mechanischen Naturausfassung, das Jahrhundert Darwins wird es heißen. Sicherlich hat Boltzmann dabei ein wenig sein eigenes Licht unter den Scheffel gestellt. Erst heute wird aber offenbar, dass die Zurückführung der Lebenserscheinung auf eine mechanische Naturauffassung bloß die eine Seite der Medaille ist. Die der Selektion und Evolution zugrunde liegenden Naturprinzipien führen zur Überwindung einer kausalistisch-mechanischen Naturauffassung und beschreiben eine Welt mit einer offenen, nicht festlegbaren Zukunft. Dieser Paradigmenwechsel, für mich ist es vielleicht der einzige, der diesen Namen verdient, ist nicht auf die Biologie beschränkt, sondern hat in den letzten Jahrzehnten die gesamte Physik revolutioniert und wird weit über diese hinauswirken. Indem wir lernen, wie Information entstehen kann, bauen wir an einer Brücke zwischen Natur und Geist. Eine Brücke, die vielleicht einmal C.P. Snow's Two Cultures wieder vereinigen wird. Nun, wie entsteht biologische Information? Seit Mitte dieses Jahrhunderts besitzen wir eine Theorie, die den Namen Informationstheorie trägt. Ihr Begründer, Claude Shannon, hat aber von Anfang an darauf hingewiesen, dass es sich nicht um eine Theorie der Information selber, sondern der Kommunikation von Informationen handelt. Die Information als solche bleibt in dieser Theorie ausgeklammert. Sie wird als gegeben vorausgesetzt, eine Symbolsequenz aus einer großen Zahl von möglichen Alternativen. Diese, unabhängig von ihrem semantischen Gehalt oder gar Wert, muss bei der Übertragung oder Kommunikation erhalten bleiben. Information erscheint in dieser Theorie lediglich als Komplexitätsmaß. Eine aus zwei Symbolklassen, zum Beispiel 0 und 1, bestehende Sequenz der Länge n hat zwei hoch n mögliche Alternativen. Schon bei einer Satzlänge n von etwa 300, also 300 solcher Symbole aufgereiht, weniger als eine DIN A4-Seite beschrieben, also bei relativ kleinen Schriftsätzen, wird die Zahl 2 hoch n möglicher alternativer Schriftsätze größer als die Zahl der Atome im gesamten Universum. Und zwar die Zahl der Atome, wenn wir sie als leichteste Atommasse, nämlich das Wasserstoffatom, ausdrücken. Die Unterscheidung zwischen sinnvollen und sinnlosen Sequenzen vermag allein eine dynamische Selektionstheorie zu bewerkstelligen. Die Frage bei Enchaînons Theorie wurde einmal von einem Physiker gestellt, der sagte, hier ist der Sender, da ist der Empfänger und die Information geht durch einen Übertragungskanal. Whose information is it? Und die Antwort war, es ist weder die Information des Senders noch die des Empfängers. Der Sender weiß genau, was er senden will, der braucht keine Wahrscheinlichkeitsüberlegung anzustellen und der Empfänger weiß es spätestens nach Empfang der Nachricht. Es ist allein die Information, die der Ingenieur haben muss, wenn er den Übertragungskanal dimensioniert, nämlich damit er auch eine bestimmte Zahl von Symbolen pro Zeiteinheit damit übertragen kann. Nun, wenn wir nach Information selber fragen, dann kommt es auf eine Bewertung der Sequenzen an. Dann müssen wir eine Entscheidung zwischen den vielen möglichen Alternativen treffen. Und damit eine evolutive Optimierung des Informationsgehaltes möglich ist, bedarf es einer endlichen Fehlerrate bei der Reproduktion. Denn sonst kann keine Information entstehen. Wir haben heute herausgefunden, dass es eine Fehlerschwelle gibt, dicht unterhalb derer eine evolutive Anpassung optimal ist, bei deren Überschreitung aber die Information einer Fehlerkatastrophe zum Opfer fällt. Es ist wie ein Verdampfungsvorgang, eine richtige Phasenumwandlung. Unterhalb der Fehlerschwelle kondensiert die Information, oberhalb der Fehlerschwelle verdampft sie, wie bei einem materiellen Phasenumwandlung. Die physikalische Theorie ist ganz analog. Wir erkennen hier bereits die Modifizierung des Darwinschen Weltbildes. Selektion ist nicht lediglich das einfache Wechselspiel von zufälliger Mutation und deterministischer, mit Notwendigkeit erfolgender Selektion. Bei der großen Zahl möglicher Alternativen treffen die Glückstreffer einer vorteilhaften Mutante viel zu selten auf. Man kann dieses Wechselspiel von Zufall und Notwendigkeit heute leicht im Computer simulieren. Es zeigt sich, dass ein nach diesem Schema, also zufällige Mutation und wenn immer etwas Besseres da ist, Selektion, deterministisch, dass ein nach diesem einfachen Schema ablaufender Prozess eine viel zu geringe Fortschrittsrate aufweist. Sie säßen alle nicht hier, wenn die Evolution so erfolgt wäre. In Wirklichkeit baut sich in der molekularen Evolution nahe der Fehlerschwelle ein äußerst breit gestreutes Mutantenspektrum auf. Der bestangepasste Darwinschen Sprachgebrauch fittest Typ, der sogenannte Wildtyp, der in Darwins Theorie eine so große Rolle spielt, ist auf molekularer Ebene nur noch in einer zur Gesamtpopulation relativ geringen Zahl vertreten. Allerdings scharen sich um diesen bestangepassten Typ all die vielen Mutanten so, dass dieser durch eine mittlere Sequenz, die Konsensussequenz, die gesamte Population repräsentiert, ausgedrückt werden kann. Und die Molekularbiologen unserer Tage haben gelernt, solche Sequenzen zu bestimmen, zu analysieren. Bei Klonierungsexperimenten stellte sich heraus, dass der Wildtyp dem Mittelwert eines unübersehbaren Spektrums alternativer Sequenzen entspricht. Im Wesentlichen setzt sich dieses ausschließlich aus solchen Mutanten zusammen, die sich selbst effizient reproduzieren können. Und dieser von der Theorie vorhergesagte Tatbestand wurde kürzlich auch an Viruspopulationen experimentell vollständig bestätigt. Dass in einer Molekül- oder Virusverteilung viele Milliarden von mehr oder weniger stark mutierten Kopien gibt, unterhalb der Fehlerschwelle eine durchaus stabile Verteilung, wird sozusagen auf Milliarden von Kanälen parallel um neue Mutanten gewürfelt. Erscheint dabei eine besser angepasste Variante, so bedeutet das eine Verletzung der Fehlerschwelle für die vorherige Verteilung. Diese wird instabil, ihre Information verdampft und sie kondensiert wieder in der Nachbarschaft eines neuen, jetzt besser angepassten Wildtyps. Evolution erfolgt somit trotz Kontinuität der zugrunde liegenden molekularen Prozesse in diskreten Sprüngen. Selektion erweist sich deshalb als so effizient, weil sie eine Eigenschaft der gesamten Population, eine massiv parallel ablaufende Ereignisfolge darstellt. Wollte man diesen Prozess auf einem Computer simulieren, so bräuchte man eine neuartige Version von Parallelcomputern. Denn auf den in Serie arbeitenden konventionellen Rechnern ist eine solche Simulation äußerst aufwendig und aus Zeit- und Kostengründen auch bis heute noch kaum ausführbar. Die Natur demonstriert sinnfällig, wie der Computer der Zukunft aussehen wird. Unser Gehirn ist ein solcher Parallelcomputer mit vielen Milliarden von Nervenzellen, deren jede einzelne mit ca. 1000 bis 10.000 Nachbarzellen über Kontakte, sogenannte Synapsen, verknüpft ist. Und auch unser Immunsystem ist ein zelluläres Netzwerk dieses Komplexitätsgrades. Wir befinden uns am Ende des 20. Jahrhunderts in einer Phase, in der uns bewusst wird, dass es in den sehr verschiedenartigen Bereichen der Biologie letztlich um analoge Fragestellungen geht, nämlich wie entsteht Information? Dies gilt für den Evolutionsprozess auf molekularer Ebene, für den Differenzierungsprozess auf zellulärer Ebene, für den ja gerade Frau Nüßlein-Vollhardt in diesem Jahr den Nobelpreis erhalten hat, wie auch für die Ebene unseres zentralen Nervensystems, wie auch für den Denkprozess, der in einem Netzwerk von vielen Milliarden Nervenzellen abläuft. Noch aufregender ist die Erkenntnis, dass die Natur bei der offensichtlich ganz verschiedenen technischen Realisierung, etwa im molekulargenetischen Bereich, im Immunsystem oder im zentralen Nervensystem, von gleichartigen, fundamentalen Naturprinzipien Gebrauch macht. Die 90er Jahre wurden in den USA als Dezennium für die Erforschung des menschlichen Gehirns erkoren. Das Vermächtnis der biologischen Forschung dieses Jahrhunderts, unseres 20. Jahrhunderts, wird ein tiefgreifendes Verständnis der informationserzeugenden Prozesse in der belebten Welt sein. Das beinhaltet möglicherweise eine allgemeine Antwort auf die Frage, was ist Leben? Allein der Teufel steckt im Detail. Wir werden sehr bald die Baupläne vieler Lebewesen kennen und wir werden wissen, wie diese im Laufe der Evolution entstanden sind. Die historischen Anfänge allerdings liegen noch völlig im Dunkel. Schon die Scholastiker fragten, wer kam zuerst, die Henne oder das Ei? In moderner Lesart das Protein oder die Nukleinsäure? Funktion oder Information? Die sogenannte RNA-Welt, also eine Welt, in der es nur Nukleinsäuren sowohl als genetische Legislative als auch gleichzeitig als funktionierende Exekutive darstellt, vermag einen Ausweg aus diesem Dilemma zu bieten. Allerdings wissen wir zumindest noch nicht, wie die ersten Nukleinsäuremoleküle entstanden sind, wie sie auf die Welt kamen. Historisch gesehen sollten die Proteine zuerst da gewesen sein, denn sie sind chemisch viel einfacher und bilden sich viel leichter. Doch das Historische zuerst ist nicht notwendigerweise identisch mit dem Kausalen zuerst. Evolutive Optimierung bedarf eines selbstreproduktiven Informationsspeichers. Und als solchen kennen wir nur die Nukleinsäuren. RNA oder einer ihrer Vorläufer und schließlich DNA wäre somit notwendig, um das Karussell der Evolution in Bewegung zu setzen. Wir sind in der Lage, den Prozess der Informationsentstehung in Systemen, die beide Komponenten, Proteine als Enzyme und Nukleinsäure als Informationsspeicher enthalten. Wir sind in der Lage, diesen Prozess im Laboratorium nachzuvollziehen. Viren sind hervorragende Modellsysteme. Viren selbst sind nicht präbiotischer Natur. Sie bedürfen zum Überleben der Wirtszelle, mit deren Hilfe sie sich in der Evolution, also vermutlich erst postbiotisch, herausbildeten. Jedoch, sie sind hervorragende Modellsysteme, an denen wir diesen Prozess studieren können. Unser in den letzten 20 Jahren angesammeltes Wissen um den Prozess der Informationserzeugung beginnt bereits Früchte zu tragen. Wir werden nach den Methoden der Natur im Laboratorium neuartige, natürliche, in Anführungsstrichen, Medikamente und Wirkstoffe erzeugen können. Diese Kenntnisse sind aber nicht auf die molekulare Ebene beschränkt. Gleichermaßen werden wir die ontogenetische Ebene der Lebewesen verstehen. Und bei Entartungen, beispielsweise bei der Entstehung von Tumoren, heilend eingreifen können. Wir werden unser Nervensystem und seine Funktionsweise kennen und modellieren lernen. Künstliches Leben, denkende Computer werden nicht mehr allein in den Bereich von Science Fiction gehören. Dies alles wird unser Leben in einem für uns heute nicht abschätzbaren Maß verändern. Aber es wird Grenzen geben, natürliche und normative. Wir müssen herausfinden, was wir von unserem Wissen anwenden dürfen, was wir womöglich unter Inkaufnahme sekundärer Nachteile anwenden müssen, um zu überleben, und was wir auf keinen Fall ausführen, möglicherweise nicht einmal ausprobieren dürfen. Blinde Anwendungswut ist genauso gefährlich wie striktes Anwendungsverbot. Wir, das heißt die gesamte Gesellschaft, müssen mit Vernunft herausfinden, was oder was nicht sein soll, muss oder darf. Gerade in diesem Kontext sehe ich das größte, bisher nicht befriedigend gelöste Problem, das uns im kommenden Jahrhundert beschäftigen wird. Nun, einige Probleme habe ich bereits angesprochen. Doch selbst wenn ich nunmehr ausschließlich all die ungelösten Probleme aufzählen wollte, die wir heute bereits exakt zu definieren vermögen, so würde meine Liste unübersehbar lang werden und Sie würden auch vielleicht gelangweilt nach Hause gehen. Ich kann also nur exemplarisch vorgehen und habe zwei Probleme aus meinem engeren Forschungsbereich ausgewählt. Und zwar ein wissenschaftliches Problem mit großen Konsequenzen für die Gesellschaft und ein gesellschaftliches Problem mit großen Konsequenzen für die Wissenschaft. Lassen Sie mich mit dem ersten beginnen. Ein trotz Forschung noch nicht gelöstes Problem ist AIDS. Was ist AIDS? Das Wort ist eine Abkürzung für Acquired Immune Deficiency Syndrome. Zu Deutsch erworbene Immunschwäche. Die Krankheit wird durch ein Virus ausgelöst oder, ich will mich vorsichtig ausdrücken, steht mit der Infektion eines Virus in kausalem Zusammenhang. wobei über die Frage, ob das Virus sowohl notwendig als auch hinreichend für den Ausbruch von Krankheitssymptomen ist, derzeit noch diskutiert wird. Es sind zwei Subtypen des menschlichen Immunschwächevirus bekannt, sogenannte HIV-1 und HIV-2. Daneben ist inzwischen eine größere Zahl von Affenviren isoliert worden, die zum Teil keine pathogenen Effekte in ihren natürlichen Wirten, wohl aber bei der Übertragung auf andere Affenpopulationen zeigen. Das US-amerikanische Center for Disease Control in Atlanta hat ermittelt, dass durchschnittlich 10 Jahre zwischen der Infektion durch das Virus und dem Ausbruch von Krankheitssymptomen vergehen. Genauer gesagt findet man, dass nach 10 Jahren etwa 50% der Infizierten Krankheitssymptome zeigen, die sehr bald zu einer vollständigen, wenn sie erstmal als solche erkannt werden, sehr bald zu einer vollständigen Lahmlegung des Immunsystems führen. Die Krankheit AIDS hat dann durchweg einen tödlichen Verlauf, zumeist aufgrund einer Infektion durch einen Erreger, mit dem das Immunsystem normalerweise ohne weiteres fertig geworden wäre. Viele Patienten sterben zum Beispiel an einer Lungenentzündung, ausgelöst durch das Bakterium Mycobacterium tuberculosis, mit dem nahezu jeder zweite Mensch latent befallen ist. Während der symptomfreien Zeit ist das AIDS-Virus in sehr niedriger Populationszahl im Organismus vorhanden. Der während dieser Zeit in großen Mengen Antikörper produziert, mit deren Hilfe auch die meisten heutigen AIDS-Tests funktionieren und mit deren Hilfe eben die Präsenz des Virus nachgewiesen wird. In den USA ist die Zahl der registrierten AIDS-Fälle inzwischen weit über 100.000 gestiegen. Weltweit schätzt man die Zahl der mit dem AIDS-Virus Infizierten auf nahezu 10 Millionen. Wobei Schwerpunkte in Zentral- und Westafrika sowie in Südostasien liegen. Eine auf Dauer wirksame Therapie ist bisher nicht bekannt. Woher kommt AIDS? Wie alt ist das Virus? Wann trat es zum ersten Mal in menschlichen Populationen als Pathogen in Erscheinung? Die wildesten Hypothesen wurden zu diesen Fragen geäußert. Sie gipfelten etwa in der Behauptung, das Virus sei einem US-Army-Laboratory entsprungen, sei dort komponiert worden und durch Versehen in die Umwelt entwichen. Das ist purer Unsinn. Aus Sequenzanalysen von Genen dieses Virus lässt sich seine evolutionäre Vergangenheit quantitativ aufklären, zumindest aber eingrenzen. Und das sind die Resultate. Erstens. Beide menschlichen Subtypen, HIV-1 und HIV-2, sowie sämtliche bisher bekannten Affenviren, haben einen gemeinsamen Vorfahren, der sich auf etwa 1000 Jahre zurückdatieren lässt. Das heißt, vor 1000 Jahren haben sich die uns heute bekannten Subtypen bereits aufgespalten. Zweitens, alle HIV und SIV, SIV für Simian Immune Deficiency Virus, also Affenvirus, alle HIV und SIV-Sequenzen zeigen übereinstimmende Positionen, und zwar davon etwa 20%, wir haben es am Oberflächengen untersucht, in anderen Genen ist es ähnlich, und in diesen klare Homologien zu anderen Retroviren von Säugetieren, einschließlich des Menschen. Der AIDS-Erreger ist damit ein Abkömmling einer alten Virusfamilie, deren Ursprung in der Evolution liegt, also viele Millionen Jahre zurückreicht. Drittens, der größte Teil der variablen Position, etwa 70%, hat eine mittlere Austauschzeit von ungefähr 1000 Jahren. Also ein Baustein tauscht sich im Mittel einmal in 1000 Jahren aus. Das bedeutet, da die sich parallel austauschen, die Bausteine, nach 1000 Jahren ist praktisch ein völlig neues Virus vorhanden. Nun, innerhalb solcher Zeiträume kann sich die spezielle Natur dieses Retrovirus, vor allem seine Pathogenität, grundlegend ändern. Das bedeutet, Seuchen wie AIDS mögen kommen und gehen. Sie mögen sich für manche Arten mehr, für andere minder pathogen auswirken. Das Dumme ist nur, wir können nicht darauf warten, dass diese Seuche von alleine geht. Wir müssen etwas tun. Viertens, ein kleiner Teil der Positionen, nur etwa 10%, erweist sich als Hypervariablen, Hypervariable mit einer mittleren Austauschzeit von nur 30 Jahren. Nun, 10% sind immerhin noch so viele Positionen, dass ihre verschiedenen Kombinationen eine Unzahl von Mutanten ergeben, unter denen sich immer wieder Fluchtmutanten befinden. Fluchtmutanten, die der Immunabwehr des Wirtes entkommen. Und das führt schließlich zur Erschöpfung des Immunsystems und dürfte wohl der Hauptgrund für die Pathogenität des Virus sein. Fünftens, das AIDS-Virus ist mit Sicherheit vor den 60er Jahren weder in den USA noch in Europa oder Japan aufgetreten. In Afrika haben wir einzelne Spezies, deren Abkömmliche wir bis auf das vorige Jahrhundert zurückdatieren können. Innerhalb der letzten 100 Jahre sind uns mehrere horizontale Übertragungen zwischen Affen und Menschen bekannt. Der Fokus von HIV-1 liegt in Zentralafrika, der von HIV-2 in Westafrika. Beide, HIV-1 und HIV-2, haben sich, wie auch die meisten speziesspezifischen Affenviren, also bereits vor vielen 100 Jahren voneinander getrennt. Nun, die hohe Pathogenität des Virus hat aber drei Ursachen. Da HIV ein Retrovirus ist, wird sein Genom nach Infektion in das genetische Programm der menschlichen, also der Wirtszelle, integriert, im Falle des Menschen eben in die menschliche Zelle. Ein einmal Infizierter kann also die Virusinformation nicht wieder loswerden, sondern allenfalls ihre Expression unterdrücken. Zweitens, die Zielscheibe des Virus ist das Immunsystem selber, dessen Steuerzentrale durch das Virus lahmgelegt wird. Und drittens, das Virus besteht wegen seiner hohen Mutationsrate, die übrigens genau dem Fehlerschwellenwert, diesem Verdampfungspunkt, von dem ich vorhin gesprochen habe, entspricht, aus einem weit gestreuten Mutantenspektrum, in dem es eine große Zahl von Fluchtmutanten gibt. Ich sollte dazu sagen, die Evolutionsgeschwindigkeit dieses Virus ist ungefähr 1 Million Mal größer als die einer einzelnen Bakterienzelle. Das Virus evolviert sozusagen ständig unter dem Selektionsdruck, den das Immunsystem des Wirtes ausübt. Die Kombination der genannten drei Effekte führt schließlich zu einem Point of No Return, den jeder Pilot vom Fliegen her kennt. Ein Punkt, von dem es kein Zurück mehr gibt. Und von dem aus eine progressive Erschöpfung des Immunsystems nicht mehr aufzuhalten ist. Der Infizierte ist dann jedem an sich harmlosen Parasiten schutzlos ausgeliefert. Die Schwierigkeit bei der Bekämpfung des Virus liegt in dessen großer Adaptionsfähigkeit. Das Virus vermag die Abwehrmaßnahmen mit Hilfe von Ausweichmutanten zu unterlaufen, aber da man die Strategie des Virus nunmehr kennt, besteht auch die Hoffnung, eine antivirale Strategie zu finden, die dieses Ausweichverhalten berücksichtigt und damit dem Virus keine Überlebenschance lässt. Zum Auffinden einer solchen Strategie braucht man nicht nur genetische Technologie, sondern auch Tierversuche. Wie immer wir dazu stehen, die Realität lautet, 10 Millionen HIV-Infizierte, von denen der größere Teil bis zur Jahrhundertwende AIDS-Symptome entwickeln und dann kaum überleben wird. Es sei denn, wir haben bis dahin eine wirksame Therapie gefunden. Nun komme ich zu dem zweiten Problem. Es ist in seiner Polarität genau umgekehrt, nämlich von der Gesellschaft zur Wissenschaft gerichtet. Wir haben seit einigen Jahren in der Bundesrepublik Deutschland ein Gengesetz, eins der schärfsten auf der ganzen Welt. Es hat schon zu Lähmungserscheinungen in der Forschung und der industriellen Entwicklung geführt. Viele der großen pharmazeutischen Firmen bauen ihre Entwicklungslabors in den Vereinigten Staaten auf. Nun, demgegenüber sollte man feststellen, dass weltweit bisher keine Entgleisung oder auch nur irgendein Unfall bekannt geworden ist. Nur neuere Bestrebungen gehen gelegentlich so weit, den vorherigen Nachweis absoluter Schadensfreiheit eines Fahrens zu verlangen. Aber was heißt das, absolute Schadensfreiheit? Auch jetzt werden vor einer Anwendung alle erdenklichen Tests ausgeführt und lange Erprobungszeiten mit Tierversuchen eingehalten. Neuerdings wird jedoch gefordert, bereits auch das auszuschließen, von dem man noch gar nichts weiß. Das würde jegliche Forschung vollständig zum Erliegen bringen und folglich die Entwicklung neuer Medikamente unmöglich machen. Bestrebungen beim Tierschutzgesetz gehen ebenfalls in diese Richtung. Nun mein Beispiel. Vor Beginn der 60er Jahren war die spinale Kinderlähmung, die Poliomyelitis, in unseren Breiten eine katastrophale Seuche, die sowohl in Einzelfällen als auch in weltweiten Epidemien auftrat und viele Opfer forderte oder eben zu lebenslanger Behinderung führten. Allein 1950 wurden in den USA in einem Jahr über 30.000 Erkrankungen registriert. Heute ist dieses Krankheitsbild dank rigoros durchgeführter vorbeugender Impfmaßnahmen bei uns nahezu vollständig verschwunden. Lediglich in den Entwicklungsländern und hier zum Teil wegen mangelnder Impfvorsorge ist die Poliomyelitis nach wie vor ein ernsthaftes Problem. Der Erreger ist ein Virus, ein sogenanntes Picorna-Virus. Für die Engländer unter Ihnen, Picorna heißt nichts anderes als Pico-RNA, kleines RNA-Molekül. Es gibt zurzeit zwei Impfstoffe, entweder eine Mixtur aus abgetöteten Viren, das sogenannte Sorg-Vakzin, oder ein sogenanntes abgeschwächtes Virus, das sogenannte Sabin-Vakzin. Das ist eine nicht mehr pathogene Mutante des Wildtyps, die aber noch immunogen wirksam ist, und zwar in stärkerem Maße sogar als das abgetötete Virus. Besonders diese letztere, als Schluckimpfung verabreichte Vakzin mit ihrer leichten Anwendbarkeit und großen Wirksamkeit ist es zu verdanken, dass das Virus in der westlichen Welt nahezu vollkommen ausgerottet werden konnte. Zwar werden gelegentlich Erkrankungen noch beobachtet, sie zeigen jedoch einen relativ milden Verlauf. Soweit so gut. Umso größer war die Überraschung, als vor wenigen Jahren erst die RNA-Sequenz, die genetische Nachricht eines Impfstoffs bekannt wurde. Und zwar stellt sich heraus, dass es sich dabei im Wesentlichen um eine Zwei-Fehler-Mutante eines pathogenen Wildtyps handelt. Was meine ich mit einer Zwei-Fehler-Mutante? Das genetische Programm dieses Virus schließt ungefähr 6.000 bis 7.000 Buchstaben ein, 6.000 molekulare Einheiten. Nur zwei davon waren verschieden und dieses, also nur an zwei Stellen vom pathogenen Wildtyp verschiedene, wurde als Vakzine verwandt, offensichtlich mit großem Erfolg. Wir können heute ausrechnen, dass binnen 48 Stunden in einer solchen Mutante der Wildtyp wieder als Revertante entstehen muss. Aber offensichtlich ist diese Zeit ausreichend, um den Aufbau einer wirksamen Immunabwehr einzuleiten. Da Mutationen Zufallsprozesse sind, ist eine gelegentliche, auch schnellere Rückmutation möglich. Und das mag die singulär auftretenden Krankheitsfälle mit leichten Symptomen erklären. Ich sollte dazu sagen, im Falle des AIDS-Virus wäre eine derartige Impfaktion mit einem katastrophalen Ausgang verbunden. Es würde eine verheerende Epidemie auslösen. Nun, was ist beim Poliovirus anders als beim AIDS-Virus, dessen Genom ebenfalls aus einem einsträngigen RNA-Molekül etwa gleicher Größe besteht? Die Mutationsraten, also die Fehlerrate, mit der Buchstaben falsch kopiert werden, erweisen sich in beiden Fällen als etwa gleich hoch. Beide Viren arbeiten an ihrer Fehlerschwelle. In der Größenordnung jedenfalls. Nun, mit Hilfe einer neuen Methode zur vergleichenden Sequenzanalyse, wir nennen sie statistische Geometrie, fanden wir heraus, dass es einen großen Unterschied in der Fixierung von Mutationen bei diesen beiden Viren gibt. Und zwar in den verschiedenen Positionen des Codons, das jeweils für eine Aminosäure, ein Baustein im Protein kodiert. So ein Codon besteht immer aus drei Positionen, von denen die beiden ersten determinant sind für die Aminosäure, die letzte aber für eine, Crick nennt es einen Wobble, Abänderung nur wenig charakteristisch für die Aminosäure ist. Während beim AIDS-Virus alle drei Codon-Positionen mit gleich hoher Mutationsrate ausgetauscht werden und dabei ein großes Spektrum verschiedener Übersetzungsprodukte, Proteinmoleküle erzeugt werden, von denen einige eben der Immunabwehr ausweichen. Die Immunabwehr ist ja immer auf den Phänotyp fixiert. Werden im Falle des Poliovirus fast nur die Mutationen fixiert, die in der dritten, nämlich dieser Wobble-Codon-Position liegen. Jedenfalls finden wir bei den verschiedenen weit gestreuten Mutanten nahezu ausschließlich solche, die in den dritten Codon-Positionen zugeordnet werden müssen. Und diese sind so zahlreich, dass es hier zu einem weitgehend vollständigen Austausch kommt, also zu einer vollständigen statistischen Gleichgewichtseinstellung. Während die erste und zweite Codon-Position in allen Mutanten nahezu unverändert überdauern. Das bedeutet, die Proteine in der Oberfläche des Poliovirus verändern sich kaum. Es gibt damit keine Fluchtmutanten. Das Immunsystem kann sich einschießen. Und deshalb geht es innerhalb von 48 Stunden. Das heißt, ein wirksamer Immunschutz baut sich innerhalb kürzester Zeit auf. Noch nun zur Moral der Geschichte. Hätte man gewusst, dass das abgeschwächte Virus ein so nah Verwandter des pathogenen Wildtyps ist, so hätte man sicherlich allergrößte Skrupel gehabt, einen solchen Impfstoff zuzulassen. Nach heutiger Auffassung wäre das mit Sicherheit unmöglich, da es inzwischen ja üblich ist, derartige Mutanten durch gezielte Mutagenese, das heißt gentechnologisch, zu erzeugen. Man würde ja nunmehr einen genetisch manipulierten pathogenen Keim in Umlauf bringen. Jedenfalls könnten wir bei unserem Kenntnisstand ein Risiko, das ja auch tatsächlich vorliegt, wie die gelegentlichen Erkrankungen nach Schluckimpfung zeigen, nicht ausschließen. Von alledem wusste man nichts, als man seinerzeit völlig legitim vorging, die abgeschwächten Proben empirisch testete. Anders war das damals auch gar nicht möglich. Eine gentechnologisch erzeugte ist jedoch nichts anderes als eine natürlich entstandene Mutante. In dem einen Fall manipulieren wir und wissen, was geschieht. Im anderen Fall manipuliert die Natur und wir wissen nicht, was dabei herauskommt, sondern sind allenfalls in der Lage, empirisch zu testen, was geschieht. Das eine wird verteufelt, das andere als natürlich akzeptiert, obwohl sich ein Risiko bei bewusstem Handeln immer leichter kontrollieren lässt als bei unbewusstem Hantieren. Beim Durchlesen der Texte in unserem Gengesetz stößt sich immer wieder auf solche Widersinnigkeiten. Man möchte jedes Risiko hundertprozentig ausschließen, während andere Unwägbarkeiten fast bedenkenlos in Kauf genommen werden, beispielsweise, dass Forschungsarbeiten, die einmal zur Abwendung einer wirklich vorhandenen Gefahr dienen könnten, unterbleiben müssen. Im Falle von Polio hätte man mit Sicherheit den nicht ganz risikofreien Weg einer bewussten Genmanipulation gescheut und das hätte zur damaligen Zeit de facto den Tod vieler Kinder bedeutet. Die Sabin-Vakzin hat sie gerettet, weil man der Natur bedenkenlos traute und dabei unbewusst das Risiko in Kauf nahm. In diesem Zusammenhang ist die Frage zu stellen, wie weit darf die indifferente Mehrheit der Gesellschaft gegen den Rat Fachkundiger den von einer ideologisch argumentierenden Minderheit geschürten Emotionen nachgeben? Was bedeutet am Ende die im Grundgesetz garantierte Freiheit der Forschung? Freiheit interpretiere ich dabei keineswegs als grenzenlose Freizügigkeit. Weder können wir alles, was wir wissen, noch dürfen wir alles, was wir können. Wie anders als mit den Mitteln der Vernunft können wir Entscheidungen fällen? Im Falle von Hiroshima mangelt es offensichtlich an politisch-militärischer, im Falle von Tschernobyl an technischer Vernunft. Wissen kann nicht zurückgenommen werden. Wir müssen lernen, mit Wissen zu leben. Dazu bedarf es eines vernünftigen rechtlichen Rahmens, der international verbindlich sein sollte. Was nützt es, wenn er nur national verbindlich ist? Es gibt darüber hinaus die ethische Pflicht, verfügbares Wissen zum Wohle der Menschheit einzusetzen, sei es, um das Leiden Einzelner zu vermindern, sei es, um Gesundheit und Ernährung aller Menschen zu sichern. Ich komme hiermit auf das in meiner Einleitung gezeichnete Szenario der künftigen Menschheit zurück. Eine umweltgerechte Sicherung der Nahrungserzeugung für eine viele Milliarden Individuen zählende Weltbevölkerung, eine ausreichende hygienische und medizinische Versorgung derartiger Menschenmassen ist heute nur noch unter Einsatz allen verfügbaren Wissens möglich. Das schließt eine gentechnische Züchtung neuer Nahrungsträger und wird auch wieder die kerntechnische Erzeugung von Elektrizität einschließen. Ich komme damit zum Schluss. Die Zukunft, das Studium der Menschheit ist der Mensch, so sagte Goethe jedenfalls. Wir leben in einer Gesellschaft, die das Risiko scheut. Wird es dazu kommen, dass eben aus diesem Grunde die Gesellschaft sich dereinst einmal der Wissenschaft, vor allem aber der Grundlagenforschung, vollständig verweigert? Schon jetzt würde es mich nicht wundern, auf der Heckscheibe eines blau-graue Abgase verpuffenden Autos den Aufkleber zu finden: Grundlagenforschung, nein, danke. Was einige Tierschützer zurzeit betreiben, ist zumindest auf diesem Niveau. So genügt es auch den Atomkraftgegnern, dass bei ihnen zu Hause der Strom aus der Steckdose kommt. Wir können nichts Nützliches tun, ohne gleichzeitig Risiken in Kauf zu nehmen. Unterlassung kann am Ende den größeren Schaden bedeuten. Wir müssen lernen, abzuwägen. Und dabei sind Parolen wenig hilfreich. Wenn ich von der Zukunft der biologischen Forschung spreche, dann werden es in zunehmendem Maße Fragen der Risikobewertung, der Verantwortung und Ethik sein, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben. Denn der zentrale Gegenstand der biologischen Forschung ist auch der Mensch und seine, das heißt die auf den Menschen bezogene Umwelt. Ergebnisse dieser Forschung sind somit unmittelbar für jedermann relevant. Ich will nicht versuchen, für das kommende Jahrhundert oder gar Jahrtausend Szenarios aufzustellen. Nach Friedrich Dürrenmatt wären die Probleme erst zu Ende gedacht, wenn man sich ihre schlimmstmöglichen Wendungen vor Augen geführt hat. Futurologen unterlegen dagegen oft der Gefahr, die bestmögliche Wendung auszumalen. Wir werden die genetische Natur des Menschen sehr viel besser erforschen können, als wir es uns je erträumt haben. Denn es wird Automaten geben, die 3 Milliarden Buchstaben des menschlichen Erbguts innerhalb eines Monats zu lesen vermögen. Damit werden vor allem vergleichende Untersuchungen möglich. Gesetze müssen dafür sorgen, dass dieses neue Wissen nicht zur Beeinträchtigung unserer persönlichen Freiheit, unserer persönlichen Freizone missbraucht werden kann. Aber Erbkrankheiten oder Zellentgleisungen wie der Krebs werden wir nur auf diese Weise in den Griff bekommen können. Ebenso werden wir die Gensequenzen sehr vieler anderer Lebewesen bestimmen und damit unsere eigene evolutionäre Herkunft im Detail aufklären können. Wir werden das menschliche Gehirn ergründen und wir werden möglicherweise einmal Computer konstruieren, die in Teilleistungen das Gehirn weit übertreffen. Ich glaube nicht, dass wir jemals einen Computer besitzen werden, der dem menschlichen Gehirn in allen Leistungen auch nur nahe kommt. Aber ein Verbund von Mensch und Computer wird in der Lage sein, übermenschliche Leistungen zu erbringen. Wir werden keinen Homunculus kristallisieren. Jedoch, Roboter werden mit Fähigkeiten aufwarten, die bisher ausschließlich in der belebten Welt anzutreffen waren. Ob wir das als Artificial Life, als künstliches Leben bezeichnen oder nicht, ist reine Geschmackssache. Wir werden den Krebs heilen können, weil wir kontinuierlich mehr und mehr seine Ursachen ergründen. Des Weiteren werden wir bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der Lage sein, sehr viel früher eine Diagnose zu stellen, um dann rechtzeitig für Abhilfe zu sorgen. All das wird uns erlauben, unser Leben voll auszuschöpfen. Dennoch dürfte es auch in Zukunft dieses Leben dürfte kaum 100 Jahre übersteigen. Uns kann es eigentlich gleichgültig sein, ob die Stadt der Zukunft einen gläsernen Himmel und eine künstliche Atmosphäre hat. Wir sollten uns aber sehr wohl heute schon fragen, wo wir all die Energie hernehmen, die dereinst einmal für eine Kreislaufwirtschaft und damit für die mit starker Entropieerzeugung belastete Reinhaltung von Luft und Gewässern unbedingt benötigt wird. Hier wäre Vorsorge bei Zeiten nötig. Daneben wird es viele neuartige Entdeckungen und Erfindungen geben, die sich unsere Fantasie zum jetzigen Zeitpunkt nicht erträumen lässt. Zum Beispiel gelingt es uns heute, ein Ozonloch festzustellen. Dafür ist ja auch der Nobelpreis für Chemie in diesem Jahr vergeben worden. Wir können auch uns vorstellen, wie dieses Ozonloch entstanden ist und Vorsorge treffen, dass das nicht sich verschlimmert. Aber der Heilungsprozess wird sehr, sehr viele Jahre in Anspruch nehmen. Und ein Prozess, ein Ozonloch wieder heilen zu können, den wissen wir noch nicht. Aber mit Sicherheit wissen, dass wir dazu künstliche Satelliten brauchen, dass wir auch die Weltraumforschung damit vorantreiben müssen. Unsere Fantasie wird sich zum jetzigen Zeitpunkt nichts derartiges erträumen können. Und deshalb wird jedes von uns jetzt aufzustellende Zukunftsszenario am Ende sich als falsch erweisen. Es geht uns nicht anders, als es Karl dem Großen ergangen wäre, wenn ein Zeitgenosse ihn nach der Welt des 20. Jahrhunderts gefragt hätte. Dennoch, eine Prognose lässt sich mit ziemlicher Sicherheit stellen. Ob die Geschichte der Menschheit eher die schlechtestmögliche oder die bestmögliche Wendung nehmen wird, hängt davon ab, ob der Mensch endlich lernt, was er in den 5 Jahrtausenden seiner Kulturgeschichte noch nicht gelernt hat, nämlich im Sinne der gesamten Menschheit vernünftig zu handeln. Dafür haben wir kein genetisches Programm. Wir müssen die Regeln dazu normativ erarbeiten und für alle verbindlich etablieren. Und das ist nicht eine Aufgabe wiederum, die man im nationalen Alleingang vollziehen kann, sondern dazu ist internationale Kooperation notwendig. Der Mensch steht auf der höchsten Sprosse der Evolutionsleiter. Das sage ich nicht, weil ich mir nichts Vollkommeneres vorstellen könnte, sondern weil die Evolution im Menschen allein eine neue Plattform erreicht hat, die keinem anderen Lebewesen zugänglich ist und von der aus die Evolution in völlig anderer Weise als bisher voranschreiten muss. Evolution auf der Basis von Selektion im darwinschen Sinne bedarf ständiger mutagener Reproduktion von Informationen, die als Schriftsatz in unseren Genen niedergelegt ist. Mit der Ausbildung von Zellstrukturen und Netzwerken sind neue Formen der Kommunikation zwischen den Zellen entstanden. Zunächst vermittels chemischer Signale, die von spezifischen Rezeptoren eingefangen werden, schließlich durch elektrische Signale, die über Synapsen empfangen und weitergeleitet werden. Dadurch konnte sich ein korreliertes Gesamtverhalten des differenzierten Organismus entwickeln, das allein in seiner Anlage im Genom vorprogrammiert ist. Selektion hat sichergestellt, dass diese Anlage sich zum Vorteil des Gesamtorganismus auswirkt. Das schließt aus, dass einzelne Zellen oder Zellsysteme gegeneinander arbeiten. Solches geschieht lediglich bei krankhaften Entartungen, etwa beim Krebs. In den Zentralnervensystemen hat sich diese Kommunikation zwischen Zellen zu einer inneren Sprache entwickelt, die das Verhalten, Emotionen, Affekte und Gefühle steuert. Auch diese Anlage wurde genetisch verankert und so selektiert, dass sie sich nicht gegen die Art selber richtet. Nur auf diese Weise ist der Mensch in der Evolution entstanden. Dieses genetisch programmierte, individualistische und artspezifische Verhalten ist nun mal inhärent egoistischer Natur, ist auf Konkurrenz und sich behaupten eingestellt. Und da, selbst wo es altruistischer Natur zu sein scheint, dient es doch lediglich einem Art- oder Clan-Vorteil, der sich wiederum in irgendeiner Form zum Wohl des Individuums auswirkt. Der Mensch hat auf diesem Wege eine spezifische, von den übrigen Primaten und allen anderen Säugetieren abweichende Anlage entwickelt, die es ihm gestattet, zu einer Formalisierung der inneren, primären Entladung von Nervenzellen kodierten Sprache zu gelangen. Diese Formalisierung erleichterte nicht nur die Kommunikation zwischen Artgenossen, sondern begründete die Fähigkeit zu denken, die Resultate niederzulegen, zum Allgemeingut der Menschheit werden zu lassen und nachfolgenden Generationen in der Form schriftlicher Fixierung zu vererben. Das bedeutet eine neue Ebene der Informationsvermittlung, ähnlich der primären Ebene der genetischen Information, die der Chemie ja eine ganz neue Qualität hinzufügte. Auf der Ebene des menschlichen Geistes kann eine neue Form von Evolution stattfinden, nämlich die kulturelle Evolution der Menschheit. Doch da liegt das Problem. Die Menschheit ist nicht so etwas wie ein autonomer, vielzelliger Organismus, in dem zwar jede Zelle ihr individuelles Leben fortführt, jedoch die genetische Legislative zum Gesamtwohl der Zellgemeinschaft verpflichtet ist. Kulturelle Information wird dem Individuum nicht vererbt, ebenso wenig wie soziales Wohlverhalten. Trotz kultureller Evolution der Menschheit über viele Jahrtausende hinweg führen die Menschen auch heute noch Kriege, und in diesen Kriegen sind sie nicht weniger grausam als eh und je. Wir bilden uns ein, soziales Wohlverhalten sei etwas Naturgegebenes, unsoziales Verhalten dagegen etwas Krankhaftes. Es ist Norm, und zwar lediglich im Sinne der ursprünglichen Bedeutung des lateinischen Wortes norma, das Regel oder Vorschrift bedeutet. Und hier befinden wir uns in einem echten Dilemma, denn alle bisherigen Versuche, die Freiheit des Individuums einem Diktat zu unterwerfen, das Individuum zur willenlosen Zelle eines zentral gesteuerten Gesamtorganismus verkümmern zu lassen, haben der menschlichen Gesellschaft letztlich nur geschadet, ja haben Teile der Menschheit geradezu ins Verderben gestürzt. Diese Versuche scheiterten zum einen daran, dass der neue Organismus in Anführungsstrichen gar nicht die gesamte Menschheit, sondern lediglich eine bestimmte Gruppierung, zum Beispiel eine Nomenklatura mit egoistischen, oftmals gar menschenverachtenden Interessen repräsentierte. Zum anderen daran, dass die sogenannten Führungszellen, die Gehirnzellen in diesem Organismus, selbst menschlich gesehen reine Krüppel waren, denen es primär um die Ausübung von Macht ging. Unerhörtes Elend war die Folge derartiger gesellschaftlicher Experimente. Ideologien können nicht Vernunft ersetzen. Das sollten auch alle politischen Gruppierungen, die auf Parteidisziplin setzen, zur Kenntnis nehmen. Sicher vertreten sie Ideale, die einen richtigen Ansatz enthalten, Ob sie sich als rot bezeichnen, wer wäre nicht für soziales Verhalten, als grün, wer wollte nicht die Umwelt als rein erhalten oder als schwarz, wer wollte eine Menschheit ohne Barmherzigkeit oder Nächstenliebe. Das gilt ebenso für jene, die die Freiheit des Individuums über alles setzen wollen. Jedes dieser Motive, für sich allein zur Doktrin erhoben, richtet sich gegen die Menschheit, gegen die Vernunft, in der übrigens nicht nur der Verstand, sondern auch unser limbisches System, Emotion und Gefühl mitwirken müssen. Vernunft kann daher auch in Zukunft keineswegs einfach einem Computer überantwortet werden. Ein Blick auf die gegenwärtige Lage der Welt mag eher pessimistisch stimmen. Dieses Jahrhundert hat uns in der ersten Hälfte zwei der entsetzlichsten Kriege beschert. Und was haben wir daraus gelernt? Es wird sich nichts ändern, wenn wir nicht humanitäre Vernunft als moralischen Imperativ akzeptieren. Die Zukunft der Menschheit wird nicht auf der genetischen Ebene entschieden. Wir brauchen eine für alle Menschen verbindliche Ethik. Hier harrt die Evolution, nämlich eine Evolution vom menschlichen Individuum zur Menschheit, ihrer Vollendung. Ich danke Ihnen.